You're now listening to the sounds of the Double J. So Leute, und damit begrüßen wir euch heute zu einer ganz speziellen Folge der Double J Show. Ganz speziellen Special-Folge. Genau. Ein kleines Neujahrs-Special haben wir für euch vorbereitet. Und zwar wird es ein kleiner musikalischer Exkurs vom Jonas durch das Jahr 2016. Oh, geil. Das klang echt. Ja, ja. Was du halt alles so angehört hast, ne? Mhm. Die verschiedensten Genres. Unter anderem haben wir dabei Techno, wir haben ein Metal-Lied, glaube ich. Ne? Mhm. Ein oder zwei, weiß ich nicht genau. Und dann haben wir natürlich noch schön Hip-Hop für euch. Genau, also die großen drei: Elektro, Rock und Hip-Hop. Ja. Und ja, wir starten einfach mal mit einem ganz entspannten Track von Jean-Michel Jarre. Thank you. so, ein ziemlich passender Track zur Silvesterstimmung und ein bisschen auszukatern, genau. Oder? Ihr wundert euch bestimmt, warum kommt heute so viel von mir? Und zwar liegt das aus dem ganz einfachen Grund daran, dass ich viel, viel, viel mehr Musik höre und viel, vielfältiger. Viel, vielfältiger, genau, ja. Genau, und stimmt. Einfach sehr drin bin, genau. Ja, das war gerade ein Track von Jean-Michel Jarre. Eigentlich ist der Typ ein Pflichtprogramm für jeden, der sich auch noch für Musik irgendwie in irgendeiner Weise interessiert, denn der hat quasi die elektronische Szene begründet. Er hat quasi mit den ersten Produktionen am Synthesizer den Grundstein für die elektronische Musik gelegt, hat absolut ein absolutes Talent dafür. Der ist mittlerweile auch schon 70 Jahre alt. Oxygen 3 ist der dritte Part von seiner Oxygen-Reihe, hat noch ganz andere Alben rausgebracht. Und das Album zum Beispiel ist wie so ein einzelner Track konzipiert. Das heißt, wenn ihr jetzt den ersten Track gehört habt, der heißt Part 14, das heißt, Part 1 ist auf Oxygen 1 und dann geht's auch mal weiter. Ich glaube, da geht's bis Part 25 oder so. Echt? Auf dem Album. Ich habe bis Part 18 gefunden, aber... Ja, oder auf jeden Fall geht's jetzt immer nahtlos weiter, das heißt, Oxygen 4 wird kommen. Und es ist wie ein einzelner Track konzipiert, das heißt, es geht nahtlos ineinander über. Kann man ein bisschen mit Schiller vergleichen, wenn ihr den kennt. Auch visuell hat er ganz großes Kino, was seine Tracks angeht. Genau. Den nächsten werdet ihr wahrscheinlich kennen. Und ja, zwar ist das der gute Flume. Haben wir letzte Folge haben wir den gespielt? Nee. Ich muss gerade überlegen. Nee, ich glaube nicht. Und ich glaube vorletzte war es. Spielen wir aus seinem Album. Aus seiner EP war das. Genau. Die vorletzte Folge, ja. Spielen wir aus seinem Album Skins in den Track, der heißt Numb and Getting Colder. Featuring Kuka. You are, what you said, what you want, I need. Ja, das war Skin und aus dem Album Skins, Numb and Getting Colder. Ja, richtig, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also für einige zumindest. Ja, auf jeden Fall. Aber sind eigentlich alle Tracks, die wir heute im elektronischen Bereich haben, denn ich wollte nicht in den David Guetta oder Martin Garrix oder so spielen, weil das ist für mich ist es ziemlich austauschbar. Es ist auch geil, finde ich nicht schlecht, aber ich finde, sowas ist einfach substanziell. Ja, allgemein, Flume hat auf dem Album Skin, was ja 2016 rausgekommen ist, wenn ich mich nicht täusche, ne, hat er ziemlich viele experimentalistische Tracks, die halt auch so in der Schiene angehaucht sind. Vor allem seine Solo-Tracks, die für sich stehen, wo halt keine Voice dabei ist. Ja, die sind schon ziemlich abgespaced, meiner Meinung nach. Genau. Bei den Flume-Alben kann man auch immer sehr die Produktion hervorheben. Also so die Soundfiles, die Plugins sind absolut geil. Ja. Der hat mit 13 schon angefangen, Beats zu bauen und der ist sowieso ein übstes Arbeitstier. Der hat ja noch die Skin Companion EP rausgehauen. Da haben wir sogar einen Track gehört. Ja, das stimmt. Das meinte ich genau. Deswegen kam mir Flume so bekannt vor, also was die Double J Show angeht. Dann auf dem Album kann man sich auch noch gut anhören. Helix zum Beispiel. Allgemein, das Album ist auch wieder sehr, sehr experimentell. Ein absolutes Hörerlebnis. Und ist auch eins meiner Lieblingsalben dieses Jahres. Also wenn ich ein Album habe, was ich dieses Jahr besonders gefeiert habe, dann sage ich euch das nochmal. Aber allgemein, alle Alben, die ich heute nenne, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Es war wirklich mega schwer, mich zu beschränken, weil 2016 ein unglaublich starkes Jahr war, was gute Alben anging. So, kommen wir nun zu Future. Die haben ihr Album Until Ende November released und wir spielen den Track Low featuring Marty Fischer. Vielleicht klingelt es dabei. Does it know? Genau, das war Future Low featuring Marty Fischer. Marty Fischer, auch bekannt als The Clavinova, war die verzerrte Elektronikstimme am Anfang. Und ja, ich habe Yannick mal ein paar Future-Tracks gezeigt. Na, richtig. Und die haben sie auch eigentlich gefallen, ne? Ja, es ging so. Ist halt nicht so ganz mein Fall. Allerdings sind da manche Tracks so ein bisschen wie das Intro von einem guten Film. Und das finde ich persönlich sehr entspannt. Vor allem, wenn man mal einen ruhigen Abend machen will oder so. Ja, auf jeden Fall. Also Future ist eine Musikgruppe aus Berlin. Bestehend aus Jaco und Felix, glaube ich. Die haben auch einen ziemlich geilen YouTube-Kanal mit Room-Sessions, mit Musikvideos, mit Making-ofs, mit Tour-Blogs, richtig gut. Und die siedeln sich quasi im sogenannten Polygenre an. Das haben die quasi mit ins Leben gerufen. Das mixt sich so ein bisschen aus progressiver Musik und Indie und Electro und sowas zusammen. Also, das ist gespaced. Wahrscheinlich so die am ehesten techno-artige Musik. Genau. Haben ziemlich geile Musikvideos, mega aufwendig, auch so instrumentalistisch, total vielfältig. Genau, die haben jetzt vor kurzem das Mokomo-Projekt gestartet. Das ist nochmal ein anderes Album mit ganz vielen Leuten. Also die machen auch sehr viel mit anderen Musikern. Und ja, sind einfach sehr, sehr breit gefächert, was Musik angeht. Ja, genau. Kommen wir als nächstes zum Rock, Metal, Indie, habe ich mal so kategorisiert. Einfach Gitarrenmusik, genau. Ganz grob runtergebrochen. Da kann man sich ja schon fast denken, was kommt, oder? Ja, doch. Kommen wir nun zu einem Evergreen, zum Red Hot Chili Peppers Album. The Getaway ist dieses Jahr erschienen und da spielen wir euch Goodbye Angels. Suicide a month before I met you. Deep regrets, I never could forget you. Somehow you made your way to my decade. Ayo, ayo, ayo, ayo, my girl. In the sun, I see you with your guard down. Number one, you're moving to a hard town. Do not dismiss the promise that you made me. Ayo, ayo, ayo, ayo, my time. Overkill, you took another red pill. On the sheet is everything that you spilled. We are the ones you want to know right now. Ayo, ayo, ayo, ayo, black light. Come again to murder your report card. Just a friend to kiss you in my courtyard. You are the one I want to be stuck with. Ayo, ayo, ayo, ayo, big fat favor song. Welcome to the party, it's a ball game. Pick up the stick, it's time to get hit with Ayo, Ayo, Ayo, Ayo, my bad. Suicide is never gonna save you. When I cried, it was because I came to you. I'm the one I want to know. Das war für euch Red Hot Chili Peppers mit Goodbye Angels. Alter, das Album, eins meiner Lieblingsalben. Ich bin ein riesen Red Hot Chili Peppers Fan. Nicht nur das, du. Das Album ist einfach nur schön. Einfach nur schön. Empfiehlt sich definitiv mal reinzuhören. Ja, also das ist wirklich so der typische Red Hot Chili Peppers Sound. Hm. Diese eingängigen Riffs, die du hast, die markante Stimme vom Sänger, Balladen hast du ziemlich viele drin. Also es ist ein sehr ruhiges, aber ein absolut schönes Album. Ein Sommeralbum, Sommerfeeling zieht sich das ganze Album durch. Es ist einfach nur geil. Genauso wie der nächste Track ist ein ziemlicher Sprung, meiner Meinung nach. Also Sprung ist es definitiv, ja. Aber mir gefällt der Track extrem. Mir gar nicht. Ich weiß. kommen wir zu Far Beyond. A Frozen Flame on Ice heißt ihr Album. Und der Track, den wir euch ein bisschen anspielen, weil der extrem lange geht, der geht 11 Minuten, heißt Every Night Part 1. Oh, hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer noch du. Zu Hause bist immer nur du. Ich glaube, das war wohl der krasseste Sprung, den man überhaupt vom Genre zum Genre machen kann, auf oder? Auf jeden Fall. Das waren Annemai Kantereit mit alles, nee, mit oft gefragt von alles nichts Konkretes. Ja. Und davor Far Beyond mit Every Night Part 1. Kommen wir erstmal zum ersten Album. Siedelt sich im Dark Melodic Metal an oder Epic Metal. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus. Nenn mal es einfach Metal. Genau. Epic Metal. Man muss schon ein bisschen differenzieren, weil Metal gibt es ja zigtausend Subgenres. Ja, aber also ich kenne mich ja im Metal nicht wirklich aus und für mich klingt das alles irgendwie gleich. Ne? Ich weiß, damit werde ich jetzt... Alter. Scheiße. Ja. Auf jeden Fall. Eins meiner Lieblingsalben. Warum? Das Album ist gerade mal 6 Tracks lang, hat aber eine Spielzeit von 51 Minuten. Liegt daran, dass die Tracks extrem lange sind. Und das Anfangstheme, was ihr gehört habt, die Gitarrenriffs, die ziehen sich durch das komplette Album durch. Das heißt, ihr habt zwar Übergänge zwischen den Tracks, aber irgendwie habt ihr immer dieses Theme im Hintergrund. Und das ist einfach absolut geil. Die Stimmen sind Hammer, der Sound ist sowas von treibend und absolut bombastisch. Richtig brutales, geiles Album. Also, ja, mir hat es einfach richtig gut gefallen. Und ja. Was komisch ist, denn das nächste Album hat mir auch sehr gut gefallen. Ist nicht mein Lieblingsalbum, muss ich sagen. Von Annemai Kantereit. Hat mir gut gefallen. Ist eine Band aus Köln. Der Bandname entstand aus den drei Nachnamen der Bandmitglieder. Wenn ich jetzt aufsehe, ich verzähle mich da garantiert, wenn ich lass weiß, es einfach. Irgendwas genau. Die haben einen riesigen Hype ja 2016 erfahren. Henning Mai, nee, siehst du, jetzt fängt es schon an. Der hat bei KIZ die Hook gesungen, also die Stimme ist ja, die ist ganz okay. Ist ja nicht so, als ob die jetzt die Band ausmachen würde, so, aber ja. Auf jeden Fall geht es da um Beziehungen, um Liebeskummer. Einfach ein sehr cooler, country-artiger, indie-artiger Sound und einfach ein schönes Sommeralbum. Und wie gesagt, die Stimme ist ganz okay von mir. So, kommen wir nun zu dem, weswegen wir alle hier sind, ja, liebe wegen Gemeinde. Dem gutem Hip-Hop-Part. Yep. Endlich mal ein paar gute Lieder am heutigen Abend. Und zwar habe ich das Ganze nach dem Alphabet der Alben geordnet, weil es gibt einfach extrem viel. Vor allem sehr viel Deutschrap dieses Jahr. Ich fand Ami-Rap gar nicht mal so heftig. Es gab gute Alben, aber es gab nicht so übelst viele Bretter. Ja, das klingt halt alles sehr gleich. Genau, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Kommen wir als erstes zum guten 3 Plus. Der hat Anfang des Jahres seine Auf der Stelle EP released. Den werden wir heute nochmal hören. Allerdings kein Track von ihm, weil 2 3 Plus Tracks. Ich meine, ich würde es gerne machen, aber ne, man muss ja ein bisschen auf die Allgemeinheit hören. Und zwar geben wir uns seinen Track Schweigen. Und wir schweigen. Und wir schweigen. Du wendest den Blick ab, ich kann auch nicht hinschauen. Aus blindem Verständnis wurde taubes Misstrauen. Alles wird anders und nichts bleibt wie es ist. Aber wer hätte gedacht, dass es uns beide betrifft? Wie immer. Auf die Party folgte der Trott. Aus dem Kopf in den Wolken wurden Wolken im Kopf. Und die Augen treffen sich mit Frust im Blick. Wir atmen aus und die Luft wird dick. Und wir streiten. Und wir streiten. Und wir streiten. Lass uns streiten, und wer von uns beiden gewinnt, hat erreicht, den anderen wieder zum Schweigen zu bringen. Scheiß drauf, sollte das jetzt alles für dich sein, und du wendest mir den Rücken zu, dann fall ich da nicht rein. Vielleicht ist meine Wahrnehmung benommen. Ich seh so viele Jahre nur verschwommen. Und frage, war's das jetzt schon? Ich mein, wir haben doch gerade erst begonnen. Komm, wir spielen meine Schuld, deine Schuld. Komm, wir spielen meine Schuld, deine Schuld. Komm, wir spielen meine Schuld, deine Schuld. Meine Schuld, deine Schuld. Deine Schuld. Und wir streiten. Mensch, das ist ja ein Zufall, dass du gerade heute ein 3-Plus-Pulli anhast. Sowas aber auch. Ey, als ob ich es geplant hätte. Ja, also 3-Plus ist einer meiner Lieblingsrapper. Sowohl zu seiner VBT-Zeit als auch jetzt, wo er sich so ein bisschen in die ernstere Schiene zurückgezogen hat. Das heißt zurückgezogen. Genau, die früheren Werke von ihm sind sehr ironisch und humorvoll, kann man sich übelst gut geben. War viel mit Dontezy und Sorgenkind, macht er auch jetzt noch. Auf der Stelle EP, hat sehr, sehr, sehr gute Beats, wie auch sein Album, was wir dann noch vorstellen werden. Und zwar von Pete und Bennett On, heißen We Do Drums, absolut bombastisch. Er hat sehr nachdenkliche Tracks, sehr viele gute Zitate in seiner EP. Zum Beispiel hat er da mal in einem Track gesagt, ich will also auf der Stelle, aber trete auf der Stelle, finde ich ziemlich geil, so zum Nachdenken, sehr realitätsnah, ziemlich authentisch und sehr gut zum komplett auf einmal durchhören, so einfach in die Ecke setzen oder so. Richtig geil. Kommen wir jetzt auch zu einem richtig geilen Künstler, und zwar ist das Schoolboy Q. Ich glaube, mit dem hatten wir sogar schon mal einen Feature-Song hier in einer unserer Podcast-Folgen. Ja. Und das ist auch einer meiner persönlichen Favoriten von 2016. Genau, und zwar aus der Blank Fails LP. Know You're Wrong. Know You're Wrong, ja, jetzt. Yep. Sehr gut, Know You're Wrong. Viel Spaß. Huh. Hey. Know You're Wrong. Oh, you are. Know you're wrong. Whoa. Niggas always wanna call you talking about what they need. What they need. Huh. Know you're wrong. Know you're wrong. Whoa. All I hear, gimme, gimme. When y'all was sleeping, who was working with me? But want these benefits and tour the city. Leeching, won't you find your titty? Know you're wrong. Know you're wrong. Whoa. Days praying on my knees, huh, yeah. We made it from the feet, huh, yeah. Then this leech came along. No, you're wrong. Oh, right. You want me do the work and you live of my life. No, you're wrong. Huh. Say you got my back, but revealing snake eyes. No, you're wrong. Huh. When I was doing bad, wasn't texting my phone. No, you're wrong. Oh, now you wanna what? What you wanna, huh? Call me. Yeah. Yeah. No, you're wrong. Oh. Rapping my ass off, nigga. You tryna blur my picture. Want me down there with you. Tryna blow my high. You wanna steer my drive. You ask for more than my mind. Try corrupting my mind. Let's do some work with them pounds. When I was broke, you was gone. No, you're wrong. Whoa. I'm gonna let you. No, you're wrong. Whoa. Bis die Hose platt, Chick Rapper geschlossen auf dem Walk of Shame. Wie der hohe Spatz, komm, bringe Move, du Hure, hast die Wahl jetzt. Aber was du da machst, ist alles für die Katz, wie das Cash von Lukas Cordades. Der Zufall erwartet manchmal in Form eines Meteoriten, der dich zertrümmert, meint, die bringt mich Zufall, erwartet, dass mich das kümmert nie. Ich brech die Fassade ein wie in Making of der Mammut MC. Einzige Unterschied ist, ich lebe noch diverse Emotionen, Part vertreten, alles steht im Kopf. Ficker chillen, ich bin Cosby, aber ich gebe Stoff, du Esel, opferst alles für Anerkennung. Nimmst jede Chance, erwittert Fame und kriegt einen Tunnelblick, wie wenn ein Mädel schockt. Tau ihr auf den Tisch und die Ehre hops aus dem Tätenstock. Du redest stolz und bläst bei einem Ladyboy, bis der Penis tropft wie ein Käsekrock. Der Megatron S, Stimme wie Nebelhorn, die die Nacht durchbricht wie jemand, der überm Pegel. Lass sie glauben, ich bin fertig. Nie, ich hab gerade erst begonnen. Bring's zu Ende und starte witer von vorne. Sie zweifeln an meinen Fertigkeit, ziehen und entfernen sie gekonnt. Kugeln fliegen, Köpfe platzen wie Bomben. Und ich bin fertig. Sie blicken auf jeden Schritt wie mit Argwohn. Fertig. Ihre Nerven blank liegen unter Starkstrom. Fertig. Zähne knirschen ohne Wirkung, gefahrlos. Sie können mein Vermächtnis nicht mehr beschmutzen. Ich bin fertig. Schwarz-weißes Camouflage, gut getarnt wie ein Erlkönig. Schwebend auf dem Hoverboard, ehrwürdig wie ein Berglöwe. Rapper sind wie Toxavit, nervtötend. Ich will alles zerstören, was für sie von Bedeutung ist, als ob es um Erdöl geht. Film hier ein Todeskampf für den nächsten Teil von Sinister. Keine Gimmicks, der Flow echt. Killer wie Mac, Minister, dein Profilbild, Raubkatze. Doch chillen mit Kojoten, fick mit mir, du wirst mich nicht mehr los wie Silvi den Piloten. Deutscher Rap, jede Silbe ist gelogen, darum spitte ich giftig wie auf Kohlen. Grillen in der Wohnung, wilder als ein Mogli, CMCs als blinde Antilopen. Gefundenes Fressen, es mit dem Willen des Todes, nur noch gewinnen für die Quote. 100 Klicks und Wichser, bis am Springen wie ein Kobold. Guck, Rap ist drunter und drüber, ich entwirre diesen Knoten. Die Ikone, jede Strophe könnt ihr sniffen wie eine Droge. Stimme Aphrodisiakum, Eulen fingern sich die Dose. Was für Player, du musst dringend wieder hobeln. Bei dir kribbelst in den Hoden, schimmelst in der Hose, wimmelst vom Mikro. Irres Biotop, sie hören dich dämlich, grinsen wie Emojis. Geh nach Hause und verbinden ihre Ohren. Dimm jedes Zimmer in der Wohnung. Mich ficken wie bitte, bevor ich verliere. Schneid dich hinab und werf vor dir meinen Pimmel auf den Boden. Rapper editieren und trimmen ihre Vocals. In der Hoffnung, sie kommen an mich ran. Nie, ich bleib wie der Himmel immer oben. Lass sie glauben, ich bin fertig. Nie, ich hab gerade erst begonnen. Bring's zu Ende und starte wieder von vorne. Sie zweifeln an meinen Fertigkeit. Ziehen und entfernen sie gekonnt. Kugeln fliegen Köpfe, platzen wie Bomben und ich bin heftig. Sie blicken auf jeden Schritt hier mit Argwohn. Heftig. Ihre Nerven blank liegen unter Starkstrom. Heftig. Zähne knirschen ohne Wirkung, gefahrlos. Sie können mein Vermächtnis nicht mehr beschmutzen. Ich bin heftig. So. Das war Savage mit Ernst gemeint. Ach nee, das ist der falsche. Ich habe hier das nochmal geändert. Ich bin fertig. Und ja, davor war Schoolboy Q mit Now You're Wrong. Der Gute wurde in Wiesbaden auf einem Militärstützpunkt der US Army geboren. Fand ich ganz witzig. Ein richtiger Deutscher. Jo, klingt auch richtig deutsch, der Name. Und der Typ ist auch eine übste Entdeckung dieses Jahr. Hat einen sehr trappigen Sound. Hatte seinen Durchbruch auf White Walls von Macklemore und Ryan Lewis, ein absolut geiler Track. Genau, hat typischen Stoner-Rap und einige Tracks sind zweigeteilt, was ich ziemlich lustig finde. Ist einfach ein stabiles Album und er kündigt übrigens nächstes Jahr oder für nächstes Jahr ein neues Album an. Genau, der Track danach war von Kool Savas aus seinem Mixtape Esa Damos, was ich auch übertrieben krass fand. Es hatte zum Beispiel sehr, sehr starke Feature-Parts, zum Beispiel von Sammy Deluxe, PA Sports, Casey Rebel, MOR, Lars Unlimited, Gentleman Sido, Azad, was ihr wollt, alles mit dabei. Sehr viele Tracks thematisieren, wie es im Rap-Game läuft, also sehr viel Real Talk und auch was schief läuft und der Track mit MOR ist sehr, sehr, sehr geil. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finde ihn ziemlich gut. Genauso wie das nächste Album vom guten 3 Plus. Wir sind einfach schon bei G angelangt, aber danach wird es bei S und R, glaube ich, ziemlich dicht. So, sind wir schon wieder bei 3 Plus angelangt. Ja, was sagt man groß über das Album? Ich finde es hammergeil. Beats hammergeil, wie halt in der EP auch schon. Die Doku auf juice.de könnt ihr euch unbedingt geben. Da erkennt man auch nochmal, was für ein Ausnahmekünstler 3 Plus meiner Meinung nach ist. Und die ersten Tracks des Albums richten sich an Hip-Hop. Und die zweiten, also der zweite Teil wird dann etwas persönlicher und viele Tracks sprechen mich auch persönlich sehr oft an, deswegen finde ich das Album auch so unglaublich stark und ich finde fast jede Zeile ist genau überlegt worden, dass er sich da wirklich Gedanken drüber gemacht hat, was will ich mit der Zeile aussagen. Es geht um Freundschaft, Glaubhaftigkeit, Liebe, Authentizität, Boom! Boom! Und genau, das ist auf jeden Fall kein Album für nebenbei, da muss man sich auf jeden Fall Zeit für nehmen. Genauso für seinen Gig am 13.02. ja, in Leipzig. So schade um kommt die Überleitung. Kommt vorbei, Leute, ja. Aber kommt vorbei. Ja. Der Junge kommt vorbei. Ist gut. Und vorbei kommt jetzt auch der neue Song von Audio 88 und Yasin, der heißt Gnade. Yasin, lass mich, ich habe mit den Deutschrappern echt nichts am Hut. Vor allem, das sagen die da extra noch in ihrem Track, dass ja, der Yasin, sondern Yasin. Also da wisst ihr mal, wie gut ich mich auskenne. Ja. Los geht's. Vielen Männern, vielen, vielen, vielen, vielen Männern wünsch ich den Tod, Herr. Ich weine nicht mehr, guck nicht in den Himmel nicht mehr, hab Gnade auf mich. Die allerbeste Reihenkette ist und bleibt Pacino, Casino, De Niro und Kino und Kilos. Und deshalb nutzt sie ja auch jeder, was zehnmal richtig war, wird ja beim elften Mal kein Fehler. Wenn sich zwei Dumme streiten, kann der Klügere nicht nachgeben. Davon abgesehen ist das nicht klug, sondern Schwachsinn. Aber es heißt ja auch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Doch wenn der Wurm noch früher aufsteht, kann der Vogel sich ficken gehen. Und die Moral von der Geschichte, das heißt Geschichte, du sagst ja auch nicht einzigste. Machst du doch, aber der Einzige, der richten darf, ist irgendein Gott. Sechs Fäuste für ein Halt die Fresse. An netten Gesten hab ich wegen meinem Ekel vor euch Menschen kein Interesse. Obwohl ja viele nett sind, trotzdem heißt es immer noch nicht Yasin, sondern Yasin. Sterben ist leichter als man denkt, denn ich einfach ganz weit weg. Sterne oben am Firmament. Mein, was bist du für ein Hurensohn, sogar die Wurst hat. Nummer 2. Ihr habt jahrelang behauptet, ich sei ein Untergrundarzt. Doch in Wahrheit bin ich für die Masse einfach zu sympathisch. Während andere Hände schütteln, aber hinterm Rücken haten, bringe ich mit müdem Lächeln endlich Frieden für die Sehne. Nenn mich Jesus, Dicker, nur Gott weiß, wie ich tu. Da ist selbst Platz in meinem Herzen für den Bartek deiner Crew. Und glaub mir, jeder Diss ist eigentlich nichts als ein freundschaftlicher Tipp, dass da noch Luft nach oben ist. Folge meinem Ratschlag, denn egal wen du fragst, wirst du erfahren, dass jedes meiner Worte wahr war oder wahr war. Ein kleiner Scout direkt gesandt vom Himmel. Wenn ich deine Songs nicht feier, holt der Teufel sich dein Kind. Spür mein Wisdom, deine Adern fluten. Gesegnet seist du mein Kind. Bin der beste Mensch, der nebenbei noch retten tut. Zeit, dass jeder sich ein Vorbild nimmt. Sterben ist leichter als man denkt. Häng dich einfach ganz weit weg. Sterne oben am Firmament. Häng danach mit deiner Seele und so weiter. Wenn deine Zeit kommt, nimmt der Herr, was er gab. Die Asche nimmt die Rechte beim Verlag. Alles hat ein Ende, selbst dein Leben nicht mein. Was bist du für ein Huren? Ich hoffe, da passt jetzt noch ein Fick deine Mutterpart. Puller um den Bauch, Mann. Ich reise in die Uckermark. Punkt, Punkt, Punkt. Mit Rammeln sieht dein Loch aus wie Pflaumenmus. Ich bin live der beste Mensch, der nebenbei noch rauchen tut. Ich bin auf Tour und häng im Puff ab. Und was in Stuttgart passiert, das interessiert kein Schwanz. Dein Backup wie dein Schatten, Ticker, übertrieben. Aber wär auch traurig, meine hat's ja auch für dich geschrieben. 100.000 Grillen-Songs, mit die ich nicht recoupt hab. Du bist ein erwachsener Mann und glaubst immer noch an Tupac. Und weil ich Angst vor Bomber habe, schreib ich, was ich noch auf dem Herzen hab. Nachher mit Fake-Account in deine Kommentare. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Letzte Woche ein Kinderficker in dein CLK gekratzt. Spaß, Mann. Die Hook echt deep und deine Beats, der Klangteppich, auf dem man den Schmutz nicht sieht. Sterben ist leichter als man denkt, endlich einfach ganz weit weg. Sterben oben am Firmament. Häng danach mit deiner Seele und so weiter. Wenn deine Zeit kommt, nimmt der Herr, was er gab. Die Asche nimmt die Rechte beim Verlag. Alles hat ein Ende, selbst ein Leben ist mein. Was bist du für ein Hurensohn? Sogar die Wurst hat zwei. Vielen Männern, vielen, vielen, vielen, vielen Männern wünsch ich den Tod, Herr. Ich weine nicht mehr, guck nicht in den Himmel nicht mehr. Hab Gnade auf mich. Vielen, vielen, vielen, vielen Männern wünsch ich den Tod. Ich weine nicht mehr, guck nicht in den Himmel, nicht mehr ab. Wir haben uns gerade bei dem Yasin und Yesin nochmal so zereimert. Ja. Übelst geil, weil das halt wirklich viele sagen. Genau. Trotzdem heißt es immer noch nicht Yasin, sondern Yesin. Ja. Das Album von Audio 88 und Yesin, die kommen übrigens am 24. März nach Chemnitz, sowohl bei 3plus als auch bei Audio 88, bin ich am Start. Also macht schon mal euren Geldbeutel locker, ja, denn also, das wird ein teures Jahr. Das geht. Ich wollte es nur gesagt. Genau. Audio 88 und Yesin sind ein Hip-Hop-Duo aus Berlin, machen ziemlich geile sozialkritische und sarkastische Tracks, teilweise auch echt deftig böse, muss ich sagen, und halten aber der Gesellschaft ziemlich passend, muss ich sagen, einen Spiegel vor, wo du dir so denkst, Alter, die haben es auf den Punkt gebracht. So, kommen wir als nächstes zu Dead Adam, sind auch bei meinen Tops des Jahres dabei, und zwar mit ihrem Track Sanagiyama aus dem Album Hydra 3D. The Double J Show. Planet of the Apes, Planet of the Apes, Mecca der Apes. zum Brennpunkt für den Müll. Money, Power, Fame, die größten Plagen dieser Welt. Der Großteil ist hypnotized und mehr Step in the Brain. Doch von ihm kriegt's niemand mehr. Blindfolded, blindfolded, blinden wir alle für lieber blöd. Ja, ja, ja, ja, ja. Good vibes only, steht auf der Chest, ich meine es ernst. Aber in einer Welt wie dieser ist es so scheiße schwer. So vieles hier fuck mich ab, so vieles hier fuck mich ab. Ich werd so fucking, fucking abgefahren, abgefahren. Wenn ich seh, dass Moneten regeln, wie die Wesen leben. Und wir nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Und keiner kommt auf die Idee zu geben, warum? Dann hab ich Bier Kugan oder denken alle anderen einfach lieber mich nach. Vor Kick frustrieren, wie die Gier, wie der Hass, wie dieses verdammte Verlangen nach Macht. Warum verfallen sie alle dem Guam? Warum sind so viele in ihr Ego verliebt? Warum ist die Demokratie keine Demokratie? Und warum haben nicht alle Wesen ein Leben verdient? Das Volk, Volk, Volk, Volk, Volk mich einfach nur ab. Dass dieser Planet leidet im selben Moment, in dem ich hier sitze, um diesen Text zu schreiben. Es Volk noch mehr ab. Nur ich wieder merke, dass ich den Janik entflammt, yeah. Nur weil ich all diesen Shit nicht anders verarbeiten kann, yeah. Oh, schon wieder bin ich so da. Und diese Scheiße kreist in meinem Mind. Und ich krieg sie nicht mehr da raus. Und höre jetzt schon bla bla bla. Abgedroscht in der Gesellschaftskritik. Sag mir bitte, warum ändert sich's? Es kotzt mich einfach nur noch an. Es kotzt mich an. Alles in mir kotzt es an. Ich will ja nicht negativ werden, aber es kotzt mich an. So, dass man mal ein passendes Beispiel dafür, wie man Autotune ordentlich verwendet. Auf jeden Fall, Alter. Ich finde, das ist so ein starker Track, das Album auch. Also, das ist für mich einer der besten Tracks des Jahres. Kommen wir erstmal zu Dead Adam an sich. Das ist ein Trio bestehend aus Tuttle, Ardy und Marley. Sind alles drei ziemlich geile Dudes. Tuttle und Ardy sind die MCs und Marley ist der Produzent. Sind alles drei YouTuber gewesen, ich glaube, bis auf Marley. Machen Cloud Rap und Hydra 3D ist, finde ich, das mit Abstand am stärksten textliche Album, was es im Cloud Rap gibt. Und Sanagiyama finde ich in dem Falle ziemlich bombig, weil du am Anfang halt so dieses Aufbauende hast und er erzählt so, was ihn so ankotzt. Und es baut sich halt immer weiter auf und irgendwann fängt er halt an zu screamen in einem fucking Cloud Rap Track, wo man sich nur so denkt, Alter. Und dann legt halt dieser Drum-Bass-Beat übelst los und das ist einfach nur das absolute Zenit und Hammer. Also richtig stark auch das Album, ziemlich gut, so textlich auch sehr stark für ein Cloud-Rap-Album, muss ich sagen. Ja, ich teile deine Begeisterung auch extrem. Ich sehe deine Ironie in deinen Augen, aber irgendwann wirst du es verstehen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht können es einige nachvollziehen, aber ich finde das Album einfach ziemlich gut. Ich werde damit einfach nicht warm. Ja. Und damit wir euch jetzt warm halten, setzen wir an der Stelle einen kleinen Cut rein und also einfach deswegen, weil die Folge so extrem lang wird. Wir genau. Wollen die splitten. Wir laden den einen Teil halt am Sonntag hoch und den anderen Teil dann am Mittwoch. Jo. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch ja nochmal unsere alten Folgen oder so anhören, je nachdem, wie ihr Bock habt. Jo, würde ich sagen, melden wir uns am Mittwoch wieder. Scheiß Promo. Macht's gut, Leute. Ey, scheiß auf Promo. Wir sind am Anfang, wir dürfen das. Genau, fuck stimmt. Auf und wir sind geil, Mann. Wir haben's drauf. Wir ja. Sind gut, verstehst du? Deswegen dürfen wir auch gut. Promo. Und genauso gut ist auch unsere neue Homepage. www.doublejshow.com. Oh, nee, Alter. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Ebenso wie auf unserer Facebook, Twitter und Mixcloud. Ey, langsam wird's echt ekelhaft. Macht's gut. Ciao. Ciao.